Erste Rahel hatte keine Kinder mit Jakob. Sie war traurig und eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Zweiter Jakob wurde wütend. Er sagte zu Rahel, bin ich Gott? Gott hat dir keine Kinder gegeben. Dritte Rahel sagte, hier ist meine Magd Bilha. Schlafe mit ihr. Sie soll ein Kind für mich bekommen. Vierte Rahel gab Jakob ihre Magd Bilha als Frau. Jakob schlief mit Bilha. Fünfter Bilha wurde schwanger. Sie bekam einen Sohn für Jakob. Sechste Rahel sagte, Gott hat mir geholfen. Er hat mir einen Sohn gegeben. Sie nannte ihn denn siebter Bilha, Rahels Magd, wurde wieder schwanger. Sie bekam einen zweiten Sohn für Jakob. Achte Rahel sagte, ich habe mit meiner Schwester gekämpft und gewonnen. Sie nannte ihn Naphtali. Neunter Lea bekam keine Kinder mehr. Sie nahm ihre Magd Schirpa. Sie gab Silpa Jakob als Frau. Zehnter Silpa, Leas Magd, bekam einen Sohn für Jakob. Elfter Lea sagte, was für ein Glück. Sie nannte ihn Gerdi. Zwölfter Silpa, Leas Magd, bekam einen zweiten Sohn für Jakob. Dreizehnter Lea sagte, ich bin glücklich. Alle Frauen werden mich glücklich nennen. Sie nannte ihn Asser. Vierzehnter Eines Tages fand Rubens, Leas Sohn, besondere Früchte auf dem Feld. Er brachte sie seiner Mutter Lea. Rahel sagte zu Lea, gib mir bitte ein paar von diesen Früchten deines Sohnes. Fünfzehnter Lea antwortete, du hast mir meinen Mann weggenommen. Willst du jetzt auch die Früchte meines Sohnes? Rahel sagte, gut, Jakob soll diese Nacht bei dir schlafen. Dafür gibst du mir die Früchte. Sechzehnter am Abend kam Jakob vom Feld. Lea ging ihm entgegen und sagte, du musst zu mir kommen. Ich habe dich mit den Früchten meines Sohnes bezahlt. Jakob schlief in dieser Nacht bei ihr. Siebzehnter Gott hörte Lea. Sie wurde schwanger und bekam einen fünften Sohn für Jakob. Achtzehnter Lea sagte, Gott hat mir meinen Lohn gegeben. Ich gab meinem Mann meine Magd. Sie nannte ihn Issachar. Neunzehnter Lea wurde wieder schwanger. Sie bekam einen sechsten Sohn für Jakob. Zwanzigster Lea sagte, Gott hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Mein Mann wird mich jetzt ehren, weil ich ihm sechs Söhne geboren habe. Sie nannte ihn Sebulon. 21. Danach bekam sie eine Tochter. Sie nannte sie Dina. 22. Gott dachte an Rahel. Gott hörte sie und gab ihr die Fähigkeit, Kinder zu bekommen. 23. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, Gott hat meine Schande weggenommen. 24. Sie nannte ihn Josef. Sie sagte, Gott soll mir noch einen Sohn geben. 25. Nachdem Josef geboren war, sagte Jakob zu Laban, lass mich nach Hause gehen, in mein Land. 26. Gib mir meine Frauen und Kinder. Ich habe für sie gearbeitet. Dann gehe ich. Du weißt, wie gut ich dir gedient habe. 27. Laban antwortete, wenn du mich magst, bleib hier. Ich merke, Gott hat mich wegen dir gesegnet. 28. Laban sagte, sag mir, was du als Lohn willst. Ich gebe es dir. 29. Jakob antwortete, du weißt, wie ich dir gedient habe. Du weißt, wie deine Tiere bei mir gewachsen sind. 30. Du hattest wenig Tiere, bevor ich kam. Aber es wurde viel. Gott hat dich gesegnet, weil ich hier war. Wann kann ich jetzt für meine eigene Familie sorgen? 31. Laban fragte, was soll ich dir geben? Jakob sagte, du musst mir nichts geben. Aber wenn du das hier machst, dann hüte ich deine Schafe wieder. 32. Ich werde heute alle deine Schafe ansehen. Alle Schafe mit Flecken und alle schwarzen Lämmer nehme ich weg. Auch alle Ziegen mit Flecken. Das soll mein Lohn sein. 33. So siehst du, dass ich ehrlich bin. Wenn du später meine Tiere ansiehst, wenn ein Tier keine Flecken hat oder kein schwarzes Lamm ist, dann ist es gestohlen. 34. Laban antwortete, gut. Es soll so sein, wie du gesagt hast. 35. Am selben Tag nahm Laban alle gestreiften und gefleckten Böcke weg. Auch alle gefleckten Ziegen und alle schwarzen Lämmer. Er gab sie seinen Söhnen. 36. Laban ging 3 Tagesreisen weit weg von Jakob. Jakob hütete die restlichen Schafe von Laban. 37. Jakob nahm frische Äste von Bäumen. Er schälte die Rinde ab, so dass weiße Streifen sichtbar wurden. 38. Er legte die geschälten Äste in die Wassertröge. Dort, wo die Schafe tranken. Die Schafe paarten sich, wenn sie zum Wasser kamen. 39. Die Schafe paarten sich vor den Ästen. Dann bekamen sie Lämmer mit Streifen und Flecken. 40. Jakob trennte die Lämmer. Er drehte die Köpfe der Schafe zu den gestreiften und schwarzen Tieren von Laban. So machte er eigene Herden. Diese waren nicht bei Labans Schafen. 41. Wenn die starken Tiere sich paaren wollten, legte Jakob die Äste in die Tröge. So paarten sie sich vor den Ästen. 42. Bei den schwachen Tieren legte er die Äste nicht hin. So bekam Laban die schwachen Tiere und Jakob die starken. 43. So wurde Jakob sehr reich. Er hatte viele Schafe, Dienerinnen, Diener, Kamele und Esel.